Fanboys. Heute mit dem Tobi. Hallo. Und mit dem Marcel. Hallo und dem nicht gefunden, nein, Quatsch. Ach Gott, Buh, wie heißt er denn? Martin ist da, aber Dom ist nicht gefunden. Ich fühle mich ganz verloren. Dom not found. Genau, Dom not found. Für alle, die sich ein bisschen wundern, Dom hat gerade ein bisschen stressige Zeiten. Der Nachwuchs tut sein Übriges und ist dementsprechend in letzter Zeit nicht mehr so häufig dabei. Aber ich denke, die Zeiten werden sich auch wieder entspannen und dann kann man wieder mit mehr Dom-Content rechnen hier. Bis dahin allerdings ist der Dom-Content not found, wie schon richtig gesagt, was dann auch gleich zur Nummer- und Zahlenfakt dieser Folge übergeleitet. Genau. Zahlenfakt ist heute die 404 und das ist die Nummer eines Hotelzimmers, in dem ich mal übernachtet habe. Hm. Ja. Und der HTTP-Fehler für Seite nicht gefunden. Hey. Richtig, ja. Stimmt, auch. Ja, also es gibt ja wenig Nummer, 404 ist ja schon heutzutage sowas wie 0815 und 4711 und also so geflügelte Nummern gibt es ja gar nicht so viele. Ja. Wie war das gleich wieder bei in Matrix? Wohnt Trinity wohnt in 303 und Neo wohnt in 101 in der Raumnummer. Und zusammen, sind sie 404. Werden, oder genau. Wie? Ja, so ähnlich. Nee, Trinity wegen 3 und He's the One, Neo und so. Ah, und 101 ist der erste Noob am Anfang. Ja. Das war ja der Plot-Twist, der mir The Matrix verhagelt hat. Was? Ja. Als dann rauskam, dass er The One ist, hat es mir keinen Spaß mehr gemacht. Was? Weil er am Anfang halt so als der, das könnte jedem passieren. Wie ist denn das, wenn, stell dir vor, die Welt besteht nur aus so einer Matrix. Hm. Und dann kommt raus, dass er der The One ist und dann war mir klar, das wird mir dann doch nicht passieren. Ich lese dann so war der viel, Film kaputt für mich. Ich lese so viel Sci-Fi und Fantasy, ich bin eher enttäuscht, wenn der Protagonist nicht The One ist. Also ich hasse diesen Trope mit dem The One und ich kann es ja nur noch mal sagen, ich habe ja schon die letzten Folgen mehrmals angesprochen, aber Ghibli-Filme sind da so erfrischend, weil du siehst, du riechst den Plot-Twist, aus 800 Metern riechst du den Plot-Twist und dann kommt es ganz anders. Und völlig anders, als so wie du es überhaupt nicht erwartest. Ja. Passiert dann irgendwas und du denkst dir, was, man kann Filme auch mal nicht nach der Formel machen. Interessant. Tja. Aber wir wollen nicht schon wieder Ghibli-Filme empfehlen, machen wir ja sowieso immer dauernd. Wir wollen eher unseren Psychostatus abfragen. Genau, was ist hier denn, Martin? Jetzt will ich mal fragen. Ja, frag. Wie geht's dir denn, Martin? Ja, also wie soweit. Wie copest du? Ich cope soweit ganz okay. Also ich hatte jetzt so eine Phase, wo ich so ein bisschen einen Durchhänger hatte, was irgendwie so alles angeht. Jetzt gerade geht es wieder so ein bisschen bergauf. Ich habe auch den Eindruck, dass ich wieder produktiver bin. Aber insgesamt ist es natürlich immer noch so ein bisschen, dieses Draußen stresst mich einfach sehr. So, also gerade das Einkaufen ist jedes Mal eine Überwindung. Auch wenn man es nur einmal pro Woche macht, es hängt einem trotzdem nach. Nun ja, ja, und ansonsten. Auf Einkaufen habe ich auch keinen Bock mehr. Ja. Ansonsten, naja, man macht so vor sich hin. Ich beschäftige mich irgendwie lustigerweise jetzt dadurch, dass ich noch mehr arbeite, nämlich irgendwie so privat irgendwie auch noch irgendwie Zeugs programmiere für mich, weil ich irgendwie, ich bin immer so das ist ein ganz schlimmes Muster. So, ich möchte irgendwas machen in meiner Freizeit. Und dann fällt mir ein, das ging doch mit einer App viel besser. Und dann suche ich nach dieser App. Und dann stelle ich fest, es gibt sie nicht oder noch viel schlimmer, es gibt sie nur in schlecht. Und dann fange ich an, diese App zu programmieren und mache eigentlich gar nicht das, was ich machen wollte. Martin, du sollst nicht Carcassonne neu programmieren. Nein. Sollst du mir aufpassen. Es gibt übrigens jetzt das Carcassonne, das nicht von uns ist im App Store, habe ich gesehen. Nein. Ja, doch. Ah, ja, genau. Es gibt interesting. Aber ja, das sagen wir jetzt besser nicht. Ja, aber das kenne ich. Man will dann einfach, ach Gott, ja. Aber also ich hatte zum Beispiel letztens, nicht in dieses Rabbit Hole zu hüpfen. Ja, ich hatte zum Beispiel letztens so diesen Impuls von, ja, jetzt, wo ich so, also man denkt dann doch, man hat so viel Zeit, aber hat man ja auch nicht. Aber man ist irgendwie so, man möchte neue Routinen schaffen, so irgendwie. Und denkt sich, ja, okay, dann kann ich ja wieder ein bisschen mehr Japanisch lernen, was halt sonst immer so ein bisschen hinten runterfällt. Und dann hatte ich so diese Idee von, ach ja, ich bin jetzt eigentlich fast an dem Punkt, wo ich irgendwie Filme und Serien gucken kann und so ein bisschen was verstehe. Aber es wäre irgendwie cool, wenn ich das könnte und gleichzeitig halt dadurch lernen könnte. So, dann hatte ich so die Idee für, warum nicht einfach eine App, die quasi japanische Untertitel mit anzeigt und du kannst den japanischen Untertitel anklicken und kriegst dann eine Übersetzung und eine Lesehilfe. Und gegebenenfalls stellst du es auch so ein, dass es halt irgendwie immer nur bis zum nächsten Satz spielt und dann stoppt und dann kannst du dir gucken, ob du was verstanden hast. Und dann spielst du weiter. Dachte ich, das ist so ein Ding, das muss es schon geben. Gibt es dann tatsächlich auch. Aber so schlecht, dass man es nicht benutzen kann. Irgendwie in React Native gemacht und habe ich nicht ans Funktionieren bekommen, richtig. Und dann sitzt man da und denkt sich, okay, dann schreibe ich mir halt irgendwie einen Videoplayer mit Untertiteln. How hard can it be? Und natürlich ist es nicht schwer, aber es ist halt trotzdem Arbeitsaufwand. Das ist dann der dritte Videoplayer, halt den Japanisch. Du geschrieben hast? Ich weiß gar nicht. Also ich Panda TV habe ich mal geschrieben. Dann habe ich. Das ist dieses gemeinsam getrennt watchen, genau. Pausieren. Das ist ja mittlerweile auch wieder aktuell als, also es gibt ja jetzt Netflix Party und so, diese ganzen Browser-Extension, wo man dann auf Online-Services zurückgreift. Aber mein Konzept damals war irgendwie, ich habe lokal jeweils die Videodatei und einen Irrkanal, der das Abspielen synchronisiert und dann kann man zusammen irgendwie Dinge gucken. Ja, und dann hatte ich dieses Picture-in-Picture-Ding geschrieben. Es müsste dann der dritte Videoplayer sein, so richtig, ja. Nun ja, also wenn man jetzt mal Arte nicht dazu zählt, aber da habe ich jetzt auch den Videoplayer nicht geschrieben. Das kam jetzt so großkotzig rüber, unglaublich. I like it. Also so, bis auf den YouTube-Player. Ja, ja. Sehr schön. Ich großartiger Humble Brag. Ja, ja. Nein, da habe ich ja tatsächlich nichts mit dem Player zu tun gehabt bisher, egal. Also, wobei, ich habe die Untertitel für den neuen Apple TV, egal. Wurst. Ja, stoppen. Also um an der Stelle irgendwie die Kurve wieder zu kriegen, es geht mir soweit gut. Ich habe genug zu tun, aber irgendwie muss ich auch mal gucken, dass ich irgendwie so einen Modus finde, wo ich mich tatsächlich entspanne oder tatsächlich Freizeitdinge tue und nicht nur immer programmieren, um damit irgendwie Tools zu machen, um gegebenenfalls irgendwann Freizeitdinge zu tun. Aha. Ja. Tobi, wie copest du denn so gerade? Gut soweit. Wir haben jetzt uns, we digging in, wir festigen die Stellungen, weil nächste Woche geht die Schule wieder los und die Schule Senu. Na, das sind wir. Wir müssen das machen. Was heißt nächste Woche? Jetzt Montag am... Yes. Also da geht nicht die Schule wieder los und die Schule sind wir. Also für die Kinder geht die Schule los. Die gehen aber nicht in die Schule, sondern die sind zu Hause. Herzinfarkt. Homeschooling. Ja. Naja, also für manche geht die Schule tatsächlich wieder los. Also für die vierte Klasse, glaube ich, und für die Abschlussklassen. Aber nicht in Bayern. In Bayern erst in einer Woche. Okay, ich weiß nicht, wann sonst bei uns soweit ist hier. Söder hat da ein bisschen Delay eingebaut. Hm. Ja, also ich weiß nicht, es läuft soweit. Also ich merke, ich bin wohl doch kein sehr sozialer Mensch. der Kontakt mit den Kollegen und Videochat reicht mir im Moment noch. Ja, ein paar Kollegen, die es nicht so gut haben wie ich, also die vor allem nicht so viel Garten und viel Wohnfläche haben, machen mir gerade Sorgen. Aber da kann ich jetzt auch nur ganz begrenzt was machen. Ansonsten Ja, das ist, ich weiß es nicht. Im Moment ist es so ein bisschen wie ein Interview nach dem 11. Kilometer von einem Marathon. Das ist halt so, ja, es ist jetzt eine ganze Zeit so gewesen, aber es wird wahrscheinlich noch eine viel längere Zeit so bleiben. Mhm. Und ja, weiter unverändert. Ich wäre langsam total zum Viech, weil ich daheim alle möglichen Übungen mache. Ertüchtigung, und ich motiviere meine Kinder auch. Letztens haben wir Bauchmuskeltraining gemacht, da hat nach den ersten zwei Übungen hat mein Kind gemeint, boah, ist das fies. Fand ich auch sehr lustig. Ja. Und Marcel? Ja, ich habe mich jetzt endlich komplett assimiliert. Ich bin jetzt in der neuen Situation aufgegangen, mhm, und habe meinen Alltag jetzt angepasst, und ja, das kann jetzt aus meiner Sicht einfach so weitergehen. Aber lag natürlich auch ein bisschen daran, dass ich einen Job jetzt auf dem Tisch hatte, der sehr, sehr viel Zeit in Anspruch genommen hat, und das heißt, ich habe so gut wie nichts um mich herum gemerkt. Dass ich jetzt das Kochen in meinen Alltag mit integriert habe, finde ich ganz angenehm. Mhm. Ja, und ansonsten, ich habe jetzt großen Schiss, dass jetzt wieder geöffnet wird. Ich kann es gut verstehen, dass fast alle anderen Leute die diversesten Probleme mit dem Shutdown gerade haben. Für jeden ist es sicherlich auch anders. Kinder und kleine Wohnungen und psychische Probleme und was weiß ich. Deswegen, man muss wahrscheinlich jetzt auch Sachen tun. Ich habe halt folgende Angst. Es ist ja wahrscheinlich einfach notwendig, dass man gewisse Sachen lockert, aber halt nicht für alle. Und ich habe jetzt Angst vor dem sozialen Druck, wenn das dann wieder losgeht mit, naja, jetzt komm halt raus hier, stell dich nicht so an, ist doch jetzt wieder erlaubt. Ja. Ja, ist erlaubt und ist auch wahrscheinlich sinnvoll, dass es erlaubt ist für gewisse Leute, aber nicht sinnvoll, wenn es nicht nötig ist. Aber nur um da noch mal kurz nachzuhaken, ist es ja noch nicht in Aussicht, dass irgendwie die Sozialkontaktbeschränkungen, also die Kontaktbeschränkungen gelockert werden, oder habe ich was verpasst? Ich glaube, es ist, keine Ahnung, das Problem ist halt, dass diese ganze Covid-Sache ja immer zwei Wochen Delay hat. Hm. Das heißt, wie sieht es denn in der Woche aus? Also ich habe ja große Hoffnung darin, dadurch, dass Angela Merkel ja schon auch Wissenschaftlerin ein bisschen ist, dass das alles so gehandelt wird, wie es gehandelt werden soll. Aber in der Woche werden halt die Zahlen immer noch runtergehen, weil das immer noch Zahlen vom Lockdown sind. Und mal sehen, was dann jetzt die vorsichtigen Öffnungen verändern. Wie ist denn das jetzt mit den Friseuren zum Beispiel? Ich weiß auch nicht genau, dadurch, dass wir ja in einer föderalen Republik leben, ist es ja auch sehr unterschiedlich von Land zu Land. Also soweit ich weiß, sind die Bundesempfehlungen, dass die Friseure ab Mai mit einem Hygienekonzept wieder öffnen dürfen. Ja, mein Hygienekonzept ist dabei, Schnauze halten. Ja, das hilft tatsächlich auch viel. Friseure, ja, dürfen einfach nicht mehr sprechen, ja, beim, ja, Haare schneiden. Und das wäre, glaube ich, auch ein Gewinn für mich persönlich für immer. Hm. Ich weiß, dass es auch nicht jedem so geht. Also ich will auch nicht meine Gefühlswelt da jedem aufoktroyieren. Es ist halt schwierig alles. Ansonsten, ja, wie gesagt, läuft ganz gut. Lustigerweise, gestern bin ich mit Aga versackt und wir haben TikTok geguckt. Es war sehr, sehr lustig. Es war ein bisschen so wie Bored Panda gucken oder, was noch krasser ist, wie RTL 2 gucken in den 90ern. Danach fühlt man sich sehr schlecht und übersatt und sehr, also weil, ja, das war halt schon wirklich so Fast Food runtergucken. Aber es ist auf jeden Fall mal ein Blick wert, weil da sind schon sehr, sehr lustige Sachen. Es ist halt eigentlich wie ein bestimmtes Meme komplett durchdekliniert von A bis Z, Z, Z. Hm. Von gut bis schlecht, aber ja, keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall ein ganz besondere Art und Weise, wie man Videos macht. Ja. Und das ist eigentlich ein One-Trick-Pony, dieser ganze Service, habe ich das Gefühl. Und alles ist eigentlich gleich, der gleiche Witz. Ja. Aber jeder muss ihn mal machen. Auf eine Art halt, aber sehr witzig ist, und danach fühlt man sich aber so überfressen. So ging uns das. Also mir zumindest. Ja, weil TikTok ist dann offensichtlich auch bald vorbei, wenn jetzt unsere Generation da ankommt. Ja, ich weiß nicht. Ich bin da schon als Konsument bloß angekommen. Mhm. Oder was heißt, ich habe mal reingeguckt. Ja. Ich würde. Aber natürlich, die Dinger kommen und gehen. Jo. Soweit, so gut. Es kommt und es geht. Bei Covid ist es noch fraglich, wann das wieder geht, aber die Nachrichten kommen und gehen. Und da haben wir auch gleich eine Nachricht, die Covid-relevant ist. Und das ist quasi ein sehr sanfter Übergang in die Nachrichten. Nämlich letzte Woche, kurz nach dem Podcast, haben sich tatsächlich Apple und Google zu Wort gemeldet, zu dieser ganzen Contact-Tracing-Sache. Und meinten, sie würden jetzt kooperieren, gemeinsame, also eine API jeweils bereitstellen für einen gemeinsamen Standard, damit man über Bluetooth LE Beacons irgendwie sich Kontakt tracen kann. Das ist die Phase 1. Und in Phase 2 wollen sie das dann tatsächlich auch ins Betriebssystem mit einbauen. Das heißt, das passiert dann quasi automatisch. Man braucht keine Apps zu installieren dafür. Die Zeiträume sind, glaube ich, für die API Mai und für Contact Tracing Monat, also für Phase 2 Betriebssystem Integration einen Monat später. Okay. Interessanterweise gibt es jetzt, wenn man dann die deutschen und europäischen Initiativen anguckt, jetzt da auch schon wieder Streitereien und Uneinigkeiten, und da gibt es dann irgendwie den DP3T-Standard, der jetzt vom PPTP-Standard-Konsortium nicht mehr als alleiniges Dings gepusht wird, weil man den Eindruck hat, dass der PPTP jetzt gerne zentrale Server hätte statt einer dezentralen Lösung. Und insgesamt findet da viel Drama statt, und man fragt sich auch ein bisschen, also ich frage mich zumindest, inwieweit das überhaupt so super spannend und wichtig ist, weil ich mir immer noch nicht vorstellen kann, dass es wirklich viel bringt, dieses Contact Tracing mit Handys zu machen, wenn du dir anguckst, was die realistischen Zahlen sind, die so dabei rumkommen. Mhm. Weil irgendwie, also allein, dass halt irgendwie in Deutschland so zwischen 70% und 80% halt nur ein Smartphone haben überhaupt. Und dann ist die Frage, wie viel davon die jeweilige Lösung tatsächlich nutzen können. Also PPTP hat jetzt auch gesagt, dass sie sich nicht sicher sind, ob sie die Apple- und Google-Schnittstellen benutzen wollen. Und dann hat man sowieso dann nochmal so eine Unsicherheit, was dann überhaupt läuft. Weil bei Apple kannst du, wenn du im Hintergrund läufst, zwar senden, aber nicht scannen. Bluetooth LE technisch, und dann funktioniert das auch nicht. Und also da ist viel, viel im Fluss, und man fragt sich auch, ist das tatsächlich zielführend, und wem bringt das und welches Problem soll das überhaupt lösen? Da sind sich auch die jeweiligen Leute ein bisschen uneins, habe ich das Gefühl. Ja, aber schön. Wobei man ein bisschen einschränken muss, dass natürlich die Zielgruppen, die Handys haben, auch wahrscheinlich die aktivsten sind. Aber ich habe mich jetzt nicht viel damit beschäftigt. Ich habe mir bei dem ganzen Thema gedacht, ich lehne mich jetzt zurück und warte, bis das einfach passiert oder nicht passiert, weil wahrscheinlich ist das eine Scheindiskussion, die ganze Sache. Ja. Also es ist halt irgendwie auch dann eh wo ganz anders. Es ist dann auch spannend, das Zeug fertig ist. Spannend, irgendwie gestern war so eine Pressekonferenz. Ich tue mir das ja an aus Gründen, die ich auch nicht ganz verstehe. Ich bin da ein bisschen nicht selbstschutztechnisch veranlagt, glaube ich, und schaue mir dann den ganzen Unsinn an. Und gestern habe ich eine Pressekonferenz geguckt, und da meinte dann der Bundesbeauftragte für Datenethik oder wie auch immer der genaue Titel war, dass man ja irgendwie für die Leute, die die App dann nutzen, tatsächlich mehr Freiheitsrechte dann auch zur Verfügung stellen könnte, also vor allem Bewegungsfreiheitsrechte. Und da dachte ich mir auch, das ist hier eine problematische Einstellung zu Ethik. Aber nun ja. Nun ja, nun denn. Mal sehen, wo da die Reise hinführt. Es gibt ja mittlerweile auch schon Bestrebungen, tatsächlich den digitalen Seuchenpass einzuführen von der Bundesdruckerei, der dann auch noch, und jetzt festhalten, auf der Blockchain laufen soll. Zitat. Tada. Yay. Ja. In dem Zusammenhang, das hatte ich vorhin vergessen, wollte ich jetzt auch noch mal kurz Angela Merkel noch mal ansprechen. Und zwar, ich möchte sie loben, wie sie handelt, was Covid an sich so angeht, also die Maßnahmen in Deutschland. Ich möchte sie aber auch trotzdem noch mal rügen, weil es wichtig, finde ich, dass man differenziert mit Angela Merkel umgeht. Sie schafft es mal wieder nicht, und das hat sie schon in der Euro-Krise nicht geschafft, irgendwie eine europäische Vision zu entwickeln. Und ich bin der Meinung, es wäre so simpel, das jetzt zu tun. Das ist ein Ding, da sitzen wir alle im gleichen Boot, wir haben alle die gleichen Emotionen, was das angeht. Es wäre so einfach, jetzt mal die Hand über die Grenzen zu reichen und Europa mal wieder nach vorne zu bringen. Und diese Chance zum dritten Mal auszuschlagen, ja, das ist die dritte europäische Krise oder weltweite Krise, und zum dritten Mal da zu versagen, ist einfach so jämmerlich und traurig, dass ich sagen muss, ja, es stimmt, alle anderen in der CDU sind noch viel schlimmer, die dann Angela Merkel nachfolgen werden, aber da hat sie echt eine Chance liegen lassen. Ja. Da macht sogar Ursula von der Leyen eine bessere Figur, und ich hätte nie gedacht, dass ich das jemals sagen würde. Uff, ja, das ist uff, ja. Ich habe gestern irgendwie so einen Tweet gesehen, wo jemand meinte hier, er würde sich so nach einer Präsidentin wie mehr, also es war halt eine amerikanische Perspektive, er würde sich so nach einer Präsidentin wünschen, wie Merkel, die halt irgendwie die Zahlen versteht und irgendwie quasi zwei und zwei zusammenzählen kann und weiß, wie das mit der Kurve funktioniert und wie exponentielles Wachstum funktioniert. Und also dann dachte ich mir auch, oh, das sind ja jetzt irgendwie schon so minimale Anforderungen an den Politiker. Aber andererseits kann man dann auch verstehen, warum sich sowas gewünscht wird. Aber ja, das mit der europäischen Vision, das ist ein guter Punkt. Ich habe auch den Eindruck, dass jetzt diese ganze Corona-Sache so ein bisschen unter den Wettbewerbsgedanken auch sehr läuft. So, du liest halt jetzt irgendwie Schlagzeilen wie Deutschland macht's am besten und so. Und du denkst dir, nein, that's not how it works. Und das hilft uns auch nichts, wenn wir das am besten machen. Ja, und das sind so Lösungen, es sind so wieder landesspezifische Lösungen. Jeder kocht jetzt sein eigenes Süppchen, und es hilft halt uns in Deutschland gar nichts, wenn beispielsweise, keine Ahnung, in Deutschland alle immun jetzt sind, weil alle geheilt sind, wenn nicht ganz Europa da kein Problem mehr damit hat. Also das ist ja das... Das geht ja in den Land nur so lange gut, bis wie man sich nach außen abschottet, und sobald man sich nicht mehr abschottet. Ja. Ich finde das alles richtig. Auf der anderen Seite muss man in der Rückschau schon auch sehen, dass die Zersplitterung der Welt in Länder dazu beigetragen hat, dass es andere Länder erstmal falsch machen können. Ich glaube ja, ohne Italien wäre ganz Europa Italien geworden. Also ohne dieses abschreckende Beispiel dieses ganz krassen Ausbruchs in einem kleinen Gebiet, hätte es hier niemals diese Kontaktsperre so schnell gegeben, glaube ich. Weiß ich nicht. Ich meine, das kann auch in einem kleinen Gebiet, ohne dass es Grenzen gibt, kann es auch in einem kleinen Gebiet auftreten. Ja. Wie in Deutschland, in diesem Dorf, wo es Heinsberg. Am Karneval verbreitet wurde. Ja, ja. Brenzberg? Nee. Da hast du Heinz. Wahrscheinlich auch... Oh Gott, habt ihr... Also, nur ein ganz kleines Wort, aber wer nennt eine Studie die Heinsberg-Protokolle? Das ist eine Mischung Gottes Willen. Akte X und den Mainzelmännchen. Nein, das ist Dan Brown. Ich musste vor der Echsenverbrennung denken. Ja, das ist Dan Brown. Dan Brown auch noch da reingeworfen. Aber ja. Dan Brown mit Mainzelmännchen. Entschuldigung, das übersteuert. Dan Brown mit Mainzelmännchen. Jesus. Okay, damit wissen wir auch, wie die Folge heißt. gut. Ja, bevor wir jetzt dann noch mehr abbiegen, kommen wir einfach mal zum nächsten News-Thema. Und da geht es um was wir eigentlich schon vor einer geraumen Zeit berichten hätten können, aber es irgendwie so ein bisschen verpasst haben, weil es in unsere zwei Wochen fiel, wo wir nicht da waren oder wo wir nicht gesendet haben. Nämlich die AirTags sind tatsächlich geleakt. Wir erinnern uns, AirTags war ja dieses, jetzt hätte ich fast Contact Tracing gesagt, nein, dieses Lokalisierungsding sie von Apple, wie auch immer die dann aussehen, aber halt irgendwie so kleine. Ist das mit der Katze? genau, das war das mit der Katze, wo ich immer hoffe, dass es klein genug ist, um es auf eine Katze drauf zu kleben. Nein, nicht kleben, aber umzuhängen oder so. Sprich, es ist ein kleines, wahrscheinlich rundes Objekt von Apple, münzförmig, würde ich jetzt mal schätzen ungefähr, dass man an andere Dinge dran machen kann und das einem dann hilft, Dinge zu orten. Und tatsächlich in einem Support-Video ist jetzt ein Screenshot quasi aufgetaucht, wo unter dem Setting für Enable Offline Finding dann steht: Offline Finding enables this device and AirTags to be found when not connected to a Wi-Fi. Und nun ja, dann ist ja auch klar, die sind zumindest machbarer Ferne sozusagen. Apple haut ja momentan auch neue Sachen so ohne Vorwarnung raus, dass man immer so ein bisschen überrascht ist, was jetzt gerade passiert. Dazu später mehr. Aber ja, AirTags werden wohl passieren und ich bin mal gespannt, ob sie an eine Katze dran passen. Ich wette 39 Euro pro Stück. Das kann gut sein. Also wenn man sich anguckt, was für die Magic, fürs Magic Keyboard für iPad abgerufen wird, was jetzt auch lieferbar ist übrigens als Randbemerkung. Da wollen sie ja zwischen 320 und 400 Dollar. Jesus. Nun ja. Ja, und wo ich gerade schon bei überraschende Hardware-Neuigkeiten war, es gibt jetzt ein neues iPhone. Nämlich das iPhone SE, die zweite Version davon. Und ich habe da mal einen Vergleich gelinkt, dass man das irgendwie einordnen kann im Vergleich zum XR oder XR. Es hat quasi zum XR den neueren Chip. Es hat den gleichen Chip wie im iPhone 11. Es hat genauso viel RAM wie das XR. Und der Bildschirm ist ein bisschen kleiner, dafür genauso gut aufgelöst. Und an sich ist das Ding halt so vom Formfaktor so ein bisschen, so wie die alten iPhones TM. Mhm. Also wer ein kleineres iPhone sucht. Kannst du mir erklären, warum Apple es jetzt endgültig geschafft hat, dass ich überhaupt nicht mehr durchsteige bei den iPhones, was gerade aktuell ist, was es für Geräte überhaupt gibt und nichts? Weil im Grunde gibt es ja eine ziemlich klare, im Grunde sind es ja wirklich nur Nummern von Jahr zu Jahr. Mhm. Aber nachdem sie dann einmal eine Nummer übersprungen haben und dann das X, nein, sie haben ja keine Nummer übersprungen. XR und XS und Naja, das X ist einfach das 10. Das ist, musst du einfach so sehen, wie das ja, aber 9 gab es ja nicht, oder? 9 haben sie übersprungen, das stimmt, ja. Sorry. Ja, gut, aber sie haben auch zwei übersprungen. Und 1. Achso, ja. 1 und 2 gab es auch nicht. Aber trotzdem, es verwirrt mich. Ja, 1 gab es ja schon. Aber. Ja, aber es hieß nicht iPhone 1. Ja. Ja, sowas macht bloß die Xbox und dann ist es nicht das erste Gerät. Das stimmt. Nun ja, aber das SE ist ja, steht ja immer so ein bisschen zwischen und neben den Produktreihen. Und so jetzt auch wieder. Es ist quasi für Fans von billigen kleinen iPhones, die können sich da versorgen. Hm. Ja. Dann haben wir noch eine Neuigkeit zu etwas, was wir letzte Woche schon kurz angeschnitten haben, nämlich The Last of Us Part 2. Ja, und zwar habe ich da eine Push-Notification bekommen von Sony. Mhm. Und dann stand da The Last of Us Part 2 in der Push-Notification als Titel und dachte ich mir, ah cool, sie kümmern sich um ihre Kunden und geben jetzt mal Bescheid, wie es jetzt so weitergeht. Und dann habe ich die Push-Notification aufgemacht und da stand dann, sie haben ja The Last of Us Part 2 vorbestellt, das ist jetzt gecancelt, wir haben das Geld zurücküberwiesen. Mhm. Krass. Vertrauensbildende Maßnahmen kurz vor dem PlayStation 5 Launch, würde ich das, darunter würde ich das mal verbuchen. also sehr lapidar interessant, was die Kommunikation angeht von Sony. Ich habe mal einen Podcast verlinkt, den ich leider noch nicht gehört habe, weil ich den jetzt gerade bei der Recherche, ich wollte noch mal gucken, ob es noch Infos dazu gibt, wann jetzt The Last of Us Part 2 kommen soll. Manche reden nämlich erst von Sommer nächsten Jahres. Hm. Andere sagen, das kommt doch früher, keine Ahnung. Da spricht Neil Druckmann, also der Director von The Last of Us Part 2, aber da der Podcast schon eine Woche alt ist, wird da wohl nichts drin sein, was jetzt neuere Erkenntnisse bietet. Tja. Wir haben da Dinge, wie auch grundsätzlich sonst so, und kommen zu den Tipps. Und Tipps wird eröffnet mit der Office Suit im App Store. Ja, und zwar hatte ich die Office Suit irgendwas auf meinem Rechner, die aber nicht 64-Bit kompatibel ist, und dann dachte ich, scheiße. Im App, und ich habe irgendwie eine neuere nicht gefunden, weil die ist nämlich im App Store. Da kann man die einfach runterladen, und das Gute ist, genauso wie bei der alten, ich kann damit Dokumente, die mir jemand schickt, ansehen. Und gerade so als Mac-Nutzer sind damit ja 95% aller Fälle abgedeckt, selbst wenn man die nicht in Pages und Numbers aufmachen möchte, weil dann irgendwas vielleicht anders aussehen könnte, kann man in solchen Fällen eben durch Word und Excel und so im App Store runterladen, bloß um Dokumente anzusehen und da auch rauszukopieren, nicht pasten. Geht auch drucken? Drucken geht, glaube ich, auch. Ah, weil dann kann man ja PDF machen. Ja, ich glaube schon, dass es geht. Und es gibt aber auch eine einmonatige Trial, wenn man mal angucken will. Ich habe halt gerade bei dem Job jetzt das Problem gehabt, dass jemand auf die kluge Idee kam, in Word Excel-Dateien zu integrieren. Ah, ja. Und da ist man dann gearscht. Mit der kostenlosen Version. Ja. Das geht dann nicht. Ist das eigentlich aber ansonsten für fast alle Fälle wäre das, glaube ich, sinnvoll. Ist das eigentlich noch Ole oder ist das jetzt eine andere Technologie? Egal. Das weiß ich ganz ehrlich nicht. Tja. Und dann haben wir noch einen Tipp. Und dann habe ich noch. Ja, und zwar, wenn man sich über Dinge ärgert, dann geht man manchmal in ein Programm und findet eine Funktion raus, die ungefähr 8 Milliarden Jahre alt ist, wahrscheinlich, aber die man nie gesehen hat. Und zwar habe ich mich immer geärgert, also gerade auch wenn so Kundenmails kommen, die dann die AGA bekommt und an mich weiterleitet, dann sind die alle blau und eingerückt. Was zu meinem Gehirn sagt, unwichtig, unwichtig. Ja. Das heißt, ich kriege die Mail und sehe höchstens noch den Anhang und denke, der Rest ist unwichtig. Oder kann zumindest nicht sehen, was ist jetzt Kommunikation, die alt ist und Kommunikation, die neu ist. Und klar, es gibt dieses tolle Feature, dass man Zitatebenen ändern kann. Man kann auch, das habe ich immer benutzt, erneut senden, also unter E-Mail erneut senden gehen, dann wird so eine E-Mail nicht zitatmäßig eingerückt, sondern als frische E-Mail sozusagen gesendet. Es gibt aber auch noch eine andere Funktion, und die heißt Umleiten. Ja. Und das Tolle an der Umleiten-Funktion ist, dass man die auch in die Leiste oben einbauen kann. Denn die Erneut-Senden-Methode, da habe ich mich sehr geärgert. Also man kann ja immer auf die Symbolleiste rechtsklicken bei den Apple-Programmen und die anpassen. Ja. Aber da kann ich natürlich nicht alle Funktionen, die im Menü verfügbar sind, reintun, sondern nur für die Apple Icons gemacht hat. Warum auch immer. Apple hat aber für die Umleiten-Funktion ein Icon gemacht, also kann man sich das da reinziehen. Und das Schöne ist, das ist wie eine Weiterleitung, aber es wird halt nichts eingerückt oder verändert, sondern als hätte man dann die E-Mail. Tatsächlich, als wäre die direkt an den anderen Empfänger gegangen. Für alle, die nur empfehlen, das zu nutzen. Für alle, die ein Betriebssystem auf Englisch eingestellt haben, heißt das Ganze Redirect. Und wenn ich mich jetzt nicht täusche, dann ist es, glaube ich, seit der Public Beta in Mac OS X. Das hat mir noch nie jemand gesagt. Das ist sowas, das hätte ich auch vor 10 Jahren gerne gehabt. Hättest du vor 10 Jahren auch schon gehabt. Gut. Was geht übrigens, incidentally, statt Sachen in die Toolbar reinzuziehen, kannst du jedem Menübefehl einen Shortcut geben. Da musst du nur in die Einstellungen gehen zur Tastatur und dann kannst du einen Shortcut vergeben, entweder für alle Apps oder für eine bestimmte App. Und der Trick ist dabei, du musst den genauen Titel von dem Menü-Item abtippen. Und dann kannst du in beliebige Apps beliebige Tastaturbefehle rein injecten. Moment, wie mache ich das? In die Systemeinstellungen. Mhm. Dann gehst in die Systemeinstellungen. Ja, Tastatur. Was? Ja. Und dann Shortcuts, das ist in der Mitte, oben. Und da musst du irgendwie App-Shortcuts auf der linken Seite ganz unten. Genau. Und dann hast du so ein kleines Plus unten. Und da musst du dann reinschreiben, wie der Befehl im Menü heißt. Genau. Also nicht das Menü, der Oberpunkt, sondern tatsächlich nur der Befehl selbst. Und dann kannst du dem einen Custom-Shortcut vergeben. Punkt, Punkt, Punkt muss das auch hin, wenn Punkt, Punkt, Punkt hinten dran steht. Das ist sehr faszinierend. Und das ist halt sehr mächtig. Du kannst viel Mist bauen damit, wenn die Apps das irgendwie selbst konfigurieren oder du dann was doppelt belegst oder so. Aber wenn du es ein bisschen vorsichtig einsetzt, ist es super mächtig, weil ich habe in Preview ein paar Shortcuts, die ich ganz oft verwende, die aber in Preview keine Shortcuts sind. Und die definiere ich mir immer neu. Gut, kann man drüber streiten, ob das sinnvoll in den Systemeinstellungen aufgehoben ist und nicht jedes Programm das so wie die Suche implementieren sollte. Allerdings implementiert ja auch nicht jedes Programm die Menüsuche. Zum Beispiel InDesign hat die ja weggegraut. Warum auch immer. Was ganz fürchterlich ist, weil ich benutze InDesign gerade auf Englisch, weil ich das skripte. Und Aga benutzt es auf Deutsch. Und fuck. Also es kann nur sein, dass es irgendein horribler Bug ist, den sie mit ihrem alten Kram, in den sie mit ihrem alten Scheiß laufen und um den sie nicht rumkommen, weil bin ich sicher. So ausgetrauen naja, aus. Adobe hat es geschafft, dass momentan Photoshop das Icon runde Ecken hat und alle anderen Programme eckige Ecken im Icon. Also man weiß es nicht genau. Ja, aber Photoshop hat ein Jahr lang Karenzzeit, weil sie haben diesen einen Default umgedreht, der jetzt richtig ist. Ich habe vergessen, was es war. Ja, das ist Apfel-Tee, also transformieren, ob du jetzt, und sie haben es überhaupt nicht richtig gemacht, weil es ist jetzt in jedem Programm wieder unterschiedlich. Also ob du das Seitenverhältnis beim Skalieren lässt oder nicht, das haben sie umgedreht. Ah, wenn du Shift hältst. Ach so, das, was du meinst, ja, nee. Du meinst noch einen anderen Shortcut und das ist Apfel-Z. Apfel-Z, Halleluja. Sie haben Undo gefixt, unfassbar. Sie haben Undo gefixt, genau. Apfel-Z so ist das, was Apfel-Shift-Z war und jetzt Apfel-Shift-Z ist, glaube ich, das alte Apfel-Z. Und es ist, deswegen hat Adobe ein Jahr lang Narrenfreiheit, das, wenn sie machen, dann dürfen die wieder. Ich muss in einem Jahr fange ich wieder an zu meckern. Ich muss ja sagen, ich bin mittlerweile komplett auf Affinity Photo umgeswitcht und ich vermisse es nicht. Ja. Aber wo wir schon über Konsum und Software sprechen, kommen wir auch zu jenem Bereich. Und wir fangen an mit Below, ein Titel, dessen Existenz für die PlayStation wir letzte Woche verkündet haben. Und das führte dann wohl dazu, dass Marcel das gespielt hat. Ja, ich habe jetzt mal reingeguckt. Das Absurde ist, ich habe mal reingeguckt, als Dom reingeguckt hat und der ist viel weiter gekommen als ich. Ich stelle mich zu blöd an. Wer sehen will, wie blöd ich mich anstelle, ich habe ein YouTube-Video verlinkt, in dem ich das anspiele. Ja, Below finde ich deswegen so faszinierend. Es hat einen großartigen Einstieg, nämlich du hast ein Zoom, der glaube ich 5 Minuten lang dauert oder so, beginnt auf als Kamera da, gerichtet auf ein Meer, was nur so ein bisschen glitzert und du zoomst und zoomst und zoomst und zoomst und zoomst und zoomst immer weiter ran. Irgendwann durch die Wolkendecke kommt dann so ein Boot ins Bild und dann zoomst du weiter und weiter und weiter und dieses Boot landet dann an einer Insel an und dann steigt da noch ein kleines Männchen aus und das Boot ist schon so winzig und das Meer. Der Protagonist ist noch winziger. Also sehr, sehr putzig. Ist auch sehr süß animiert und so. Ich wusste gar nicht so genau, was das für eine Art von Spiel ist. Ist es jetzt ein Roguelike oder ein Survival-Spiel? Ich glaube, es ist ein Survival-Spiel. Ich dachte erstmal, hey, hier kann ich viel entdecken, aber man kommt relativ schnell dazu, dass du mit den Menüs umgehen musst und die Menüs verstehen musst. Also weniger so dieses Intuitive über die Spielwelt lernen, sondern erstmal, was habe ich hier überhaupt für Möglichkeiten? Und da ist so eine Zugbrücke und ich dachte, haha, eine Zugbrücke, die ist mit einem Seil festgemacht und ich kann, also die ist auf der anderen Seite hochgezogen, sodass ich auf der falschen Seite vom Abgrund stehe und ja, ich habe einen Bogen dabei, da schieße ich doch einfach das Seil durch. Dann fällt die Zugbrücke runter und ich kann rüber. Aber es hat irgendwie nicht funktioniert. Es hat auch ein bisschen lange gedauert, bis ich rausgefunden habe, wie man den Bogen überhaupt benutzt. Eigentlich habe ich es nur durch Zufall irgendwie benutzt. Ich weiß gar nicht, wie man es tut. Irgendwie Crafting scheint auch drin zu sein. Also ich mag ja solche Spiele, wo man ganz viel selber rausfinden muss, aber ja, vielleicht muss ich den Dom da reaktivieren, dass er das auch nochmal spielt, damit wir uns da austauschen können, weil irgendwie schaffe ich es nicht. Ich weiß nicht, ob ich die Zeit habe, mich drauf einzulassen, wirklich alles da selber rauszukriegen. Aber mal sehen. Bis jetzt, es ist stimmungsvoll genug auf jeden Fall, dass ich da weitermachen möchte. Und ich bin froh, dass es jetzt auf der PlayStation 4 gelandet ist. Das scheint ja so der neue Modus überhaupt zu sein. Lustigerweise für PC-Spieler ja jetzt durch den Epic Store auch neuerweise. Dass du halt ein Jahr warten musst, bis es auf allen Plattformen ist, die Spiele. Ja, Plattform-Exklusivität grundsätzlich noch für ein Jahr. Ja, ich meine sogar Horizon Zero Dawn kommt jetzt auf den PC. Also, wir werden sehen. Irgendwie nervt es, weil ich bin immer noch unentschlossen, ob ich nicht doch eine Xbox mehr hole, aber ich will eigentlich keine Xbox holen. Na, mal sehen. mal sehen. Dieses Jahr wird es ja wahrscheinlich eh nichts. Ja, dieses Jahr ist eh abgesagt. Nun ja, ich habe auch was zu empfehlen tatsächlich. Nämlich, ich habe tatsächlich eine neue Serie angefangen. Die ich schon lange gucken will. Und es handelt sich um Halt and Catch Fire. Das ist eine Serie aus dem Jahr 2014 sogar. Bis 2017. Und sie dreht sich um quasi eine fiktive Firma in den 1980ern, so zum Zeitpunkt von die erste Homecomputer-Revolution hat im Prinzip gerade aufgehört. Der IBM-PC ist jetzt ein Ding und dreht sich da so im Silicon Valley um so eine Gruppe von Menschen, die jetzt einen IBM-PC-Klon bauen möchte, der besser und toller ist als der IBM-PC. Und ist halt fiktiv, aber macht halt extrem viele Anspielungen auf Dinge, die wirklich passiert sind und halt so diese ganzen Tech-Szenen und Tech-Zitate, die man dann auch wiedererkennt. Und sie sprechen dann halt irgendwie von Gates und von Jobs und sie sind da quasi richtig in dieser Zeit verortet. Das ist ein bisschen Mad Men nur für Silicon Valley. Im Prinzip. Und ich habe jetzt 3 Folgen bisher gesehen, insofern bin ich noch nicht besonders weit, aber ich finde das sehr, sehr gut. Es macht richtig Spaß und man merkt. Wie viele Folgen hast du gerade gesagt? 3 Folgen habe ich gesehen bisher. Ja. Und man merkt auch richtig, sie haben gute Consultants, weil es geht gerade darum, und damit spoilere ich nicht viel, dass sie das BIOS reverse engineeren und dann halt die coole Programmiererin, die sie angestellt haben, soll dann quasi eine Cleanroom Implementation des BIOS machen, ohne dass sie den anderen BIOS-Code gesehen hat, sonst gibt es ja rechtliche Probleme. Und dann sieht man da halt auch viel Assembler und Opcodes und Kram an der Wand. Und sie sagt dann halt auch so Dinge wie, ja, das könnten wir jetzt multiplizieren oder wir shiften es einfach mit 3 nach rechts und so. Und wenn man jetzt da nicht viel Ahnung hat, dann geht das schnell einem vorbei. Aber wenn man halt irgendwie Intel Assembler schon mal gesehen hat, dann fühlt man sich auch gleich zu Hause. Das ist total witzig, weil die Serie kriegt ja von allen Seiten sehr großes Lob, so wie ich das mitgekriegt habe, zumindest in meiner Timeline. Ja. Ich habe nur die allererste Folge gesehen und zwar 2017 und war so ganz abgeturnt. Und habe dann sofort aufgehört. Vielleicht nochmal eine Chance geben. Müssen. Ja. Also gibt es auf Amazon Prime, glaube ich, und da kann man das gucken oder halt sonst im Internet Und ja, ich bin bisher sehr angetan. Ja, sonst im Internet schöne Überleitung. Mhm. Kann man ja nur noch eine Sache gucken, ja. Und zwar Animal Crossing. Korrekt. Ich bin auch jetzt hier in einem Haushalt, wo Animal Crossing große Teile des Tages einnimmt. Man hört eigentlich immer irgendwie im Hintergrund die Animal Crossing-Melodien dudeln. Ja, auch Aga hat gepackt. die hat auch damals vor, also 2008, da war der App Store ganz neu, da gab es so ein Spiel, was auf einer Insel gespielt hat. Islanders oder keine Ahnung, wie das hieß. Mhm. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Dann hat man die da so gepflegt und dann sind so Sachen passiert und was weiß ich. Ein bisschen daran erinnert es mich. Genau, also Aga hat auch angefangen und spielt da fleißig und schüttelt Bäume und hackt Holz und so weiter und so fort. Ich hab mal reingeguckt. Also ich bin persönlich jetzt nicht so wahnsinnig begeistert von der Grafik, muss ich sagen, auch wenn andere Leute das anders sehen in anderen Podcasts, aber gut. Also ich finde das jetzt. Ich kann mir gut vorstellen, warum einem, ja, das verstehe ich so gar nicht, weil ich finde die so. Also gerade wenn ich jetzt Link's Awakening angucke, das ist ja vom Stil her eigentlich sehr ähnlich. Finde ich Link's Awakening total putzig gemacht und Animal Crossing halt nicht. Es ist halt aber irgendwie gut. Auch, also aus meiner Perspektive auch Kraut und Trüben, hätte ich es gesagt, also Apples and Oranges. Äpfel und Birnen, hast du auf Deutsch, genau. Verglichen, weil also Animal Crossing lebt halt davon, dass du so viel craften kannst und dass es so viel Kram gibt, den man dann auch noch irgendwie alles customizen kann. Und da funktioniert das halt für mich extrem gut, dass man sich halt mit diesen ganzen Dingen, die es da gibt, sehr, sehr individuell einrichten und ausdrücken kann dadurch. Und dafür ist die Grafik halt echt gut, finde ich. Also, was ich weird finde, ist, wenn man nur so kurz reinguckt, dann wirkt das wie ein Free-to-Play-Spiel ohne Bezahlen. Mhm. Also ohne externe Währung. Klar. Das schreckt mich so ein bisschen ab. Ich kann mir gut vorstellen, dass es total Spaß macht, da so rumzucraften und sich dann das Haus dahin zu bauen, wo man will und so weiter. Also den Reiz verstehe ich schon. Ja. Was ein bisschen weird ist, finde ich, dass du auf der gleichen Switch, wenn du einen anderen Account anschmeißt, du nicht eine eigene Insel kriegst, sondern nur beim anderen auf die Insel gucken kannst. Ja. Das ist seltsam. Ja, fand ich auch seltsam. Insofern wird mir das weiterhin versperrt bleiben. Wir haben ja gerade trotzdem ein bisschen Spiele-Dürre, muss man sagen. Ansonsten, gut, ich habe jetzt auf der PlayStation noch genug zu tun, aber so richtig viel kommt da gerade nicht raus. Ja, aber man kann ja ein bisschen hoffen, dass das jetzt so bleibt und dass man irgendwie das Pile of Shame ein bisschen abarbeiten kann. Ich weiß nicht, hatte ich Cube erwähnt, dass ich das nochmal angefasst habe? Nee. In den letzten Podcasts, also Q-U-B-E ist schon ein uraltes Spiel. Es gibt sogar Cube 2 mittlerweile und mein Gott, haben die Steuerung versaut. Also das war so ein Spiel, was auf der Welle von Portal geritten ist. Ah. Gab ja gar nicht so viele, die das probiert haben. Ich glaube Chroma Gun noch und so. Da hast du halt lauter Cubes, die du rumschieben musst. Und sie haben es halt echt geschafft, ein 3D-Spiel zu machen, wo du den Pointer mit dem Controller so genau hintun musst, dass wenn du ein Pixel neben dem Cube bist, kannst du die Funktion nicht mehr auslösen. Ach so. Dann jedes Mal, wenn du den, du hast kein Feedback, wenn du R2 drückst oder R1, ich weiß jetzt nicht, was es ist. du hast kein Feedback, sofort eine kleine Verzögerung und dann passiert was oder es passiert nichts, dann drücke ich wieder die A. Also, ja, ein Portal ist es nicht. Ach ja. Insofern Pile of Shame, ich weiß halt nicht, was ich noch, ja, viele Spiele, die auf meinem Pile of Shame sind, haben es leider auch verdient, aber gut. Mein Pile of Shame ist ganz schlimm halbiert worden durch Catalina, weil die Hälfte auf Steam jetzt nicht mehr startet. Och, das ist schon sehr bitter, ne? Aha. Glaube ich, mehr als die Hälfte. Teilweise Dinge, die ich gespielt und geliebt habe. Teilweise Dinge, die ich gekauft, bezahlt und nie geöffnet habe. Geht jetzt alles nicht mehr. Ganz schlimm. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass da nicht so ein großer Warnbutton ist auf den Dingern. so dass ich vorher weiß, bevor ich jetzt, also was sollte ich jetzt nochmal spielen, bevor ich update? Sie doch jetzt nicht. Ja, das hätte man schon machen können, finde ich. Ja, es sind, es ist also halt leider die Steam falsche Stelle, weil in Steam kannst du ja kaum sagen, okay, jetzt ist Catalina da, jetzt gibt's gleich, jetzt musst du hier das noch schnell spielen. Ja, du kannst ja als Legacy-Betriebssystem immer noch Windows installieren und es dann da spielen. Wieso? Also Steam, also Valve kann doch im Steam-Client sehen, ob du noch das alte Betriebssystem hast und dann das anzeigen, Achtung, diese Spiele werden, wenn du updatest, nicht mehr verfügbar sein. Oder ist das zu viel Service, den man leisten könnte? Ja, ja, geht Valve schon, verdient, aber ich glaube, ich nicht genug mit Steam. Es gehen ja so viele, es gehen ja so viele auf das neuere Betriebssystem. Ich weiß nicht, ob du wie viele du damit noch erreichst. Na gut, du hast schon irgendwie recht. Du hast schon irgendwie recht. Das ist so, man könnte hier so ein bisschen sagen, Vorsicht, das wird gleich. Aber es ist so, es hat auch so ein bisschen unangenehmen Beigeschmack, weil dann Steam mit dem Finger auf Apple zeigt und sagt, guck mal, die machen eure Spiele kaputt. Das ist kein unangenehmer Beigeschmack, das ist ein angenehmer Beigeschmack. Aus meiner Sicht zeigt Steam dann da eher auf die Spieleentwickler, die ihre Spiele nicht updaten. Aber naja, ich meine, also, der Dude, der... Sorry, nee. Das Problem, was Apple hat, ist nicht, dass sie auf 64-Bit gehen. Das Problem, was Apple hat, ist, dass sie keine Kompatibilitätsmodi für nix haben. Ja, also auch die ganzen alten iOS-Spiele, die müssen preserved werden für die Zukunft. Und ich weiß nicht, wie man es macht, ob man so eine Art Bootcamp-Ding, wo du halt ein anderes Betriebssystem so abgespeckt da laufen lassen kannst oder was weiß ich. Aber sie bieten halt gar keine Lösung an und das ist problematisch. Nicht, also tatsächlich Spiele historisch. Ja, also ich denke, das muss man auch voneinander lösen. Ich denke, es sollte eine Lösung geben für Archivaristik sozusagen, also für die Historik, genau, dass man das festhalten kann. Aber so als Nutzer, ich würde es problematisch finden, wenn man halt fordern würde, alles muss noch weiter laufen und irgendwie iOS, schieß mich tot, muss auch noch alle Titel, die jemals für iOS erschienen sind, irgendwie abspielen können. Da kommt man dann ganz schnell in einen Bereich, den man, glaube ich, nicht haben will. Nee, eigentlich will man Emulation, so wie es bei anderen Plattformen halt ist. Und da sieht es momentan auch noch düster aus. Ich schätze mal, dass es so laufen wird, wie es eben bei vielen anderen Dingen vor 10 Jahren, vor 20 Jahren gelaufen ist. Bei den Fernsehserien, die sich in den 90ern versendet haben, wo du gedacht hast, das werde ich nie wieder in meinem Leben sehen, die dann halt 20 Jahre später auf YouTube aufgetaucht sind. Und ich hoffe, dass das bei iOS auch der Fall sein wird, dass wir in 10 Jahren eben die alten Klassiker wieder spielen können. Mal sehen. Daumen sind gedrückt. Bevor das passiert, haben wir allerdings noch ein Thema auf unserer Agenda für heute und das ist der DLC zu Control im Nachklapp. Ja, ich hatte ja gesagt, dass es ein bisschen langweilig wirkt und direkt nach der Stelle, die ich gespielt hatte, ist es wieder interessanter geworden. Jetzt muss ich trotzdem ein wenig rügen, weil es ist dadurch interessanter geworden, dass ich in eine Area gekommen bin, die so war wie das Hauptspiel. Ha. Also wieder mehr büromäßig. Das ist einfach das interessantere Setting für das Spiel, muss ich ganz ehrlich sagen. Insofern, ich bin noch unentschlossen, ob ich am Ende sage, Daumen hoch oder Daumen eher in die Mitte mache, was den DLC angeht. Vor allem die Story ist gerade erst jetzt so ein bisschen in Fahrt gekommen. Ich weiß auch nicht, ob die einzelnen Teile in der Area, die man spielt, zusammenhängen storytechnisch oder disparat sind, da bin ich mir auch noch unklar. Ich hoffe, dass es zusammenhängt und dass man dann am Ende so eine Art, wo kommt denn diese Foundation her, erfährt. Das wäre mir schon wichtig, damit das einen guten Nachgeschmack dann auch behält. Ja. Du möchtest mehr Lore. Es muss gar nicht viel sein, aber so eine kleine, schöne, abgeschlossene Story. Verstehe. Ja, dann mit dieser Forderung gehen wir dann quasi ins Wochenende und wünschen euch eine schöne Restwoche, ein schönes Wochenende und so weiter und so fort. Und bis es wieder heißt Fanboys, bleibt uns nur uns zu verabschieden und zu sagen Servus und Baba. Tschüss. Ja, und subscribed und drückt auf die Glocke. Und ja, ja, Glocke. Und Glocke. Ne? Ring the bell. And early for their daily races, going nowhere, going nowhere, and their tears are filling up their glasses. No expression, no expression. Have my head, I want to drown my sorrow. No tomorrow, no tomorrow. And I find it kind of funny, I find it kind of sad. The dreams in which I'm dying are the best I've ever had. I find it hard to tell you, 'cause I find it hard to take. When people run in circles, it's a very, very mad world. Mad world, mad world, mad world. Children waiting for the day they feel good. Happy birthday, happy birthday. Made to feel the way that every child should. Sit and listen Went to school and I was very nervous. No one knew me, no one knew me. Hello teacher, tell me what's my lesson. Look right through me, look right through me. And I find it kind of funny, I find it kind of sad. The dreams in which I'm dying are the best I've ever had. I find it hard to tell you, 'cause I find it hard to take. When people run in circles, it's a very, very mad world. Mad world, mad world, mad world.